Das achte Gebot. Was verbietet uns das achte Gebot? Du sollst kein falsches Zeugnis geben. Du sollst nicht lügen, wie man meistens auf Deutsch sagt. Das achte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis geben, verbietet uns die falsche Aussage vor Gericht. Da, wo man es offiziell Zeugnis gibt, ist nicht über Zeugnis bei der Zeugnisausteilung, weil der falschen Schüler das falsche Zeugnis gibt. Es liegt nichts gegen das achte Gebot. Es geht hier um falsche Aussagen, falsches Bezeugen. Falsche Aussage vor Gericht. Wo man ja mal was mit der Eid auch aussagt, das geht dann zusammen mit dem zweiten Gebot eventuell. Ebenso verbietet es die Ehrabschneidung oder Ohrenbläserei, die Verleumdung, die Schmeichelei, das vorschnelle Urteilen und Verdächtigen und jede Art von Lüge. Jetzt ein Haufen Sünden gegen die Gerechtigkeit oder gegen die Nächstenliebe. Je nachdem, wo du beides ist.